Rapper. Ihr wisst stets, was up to date ist. Ihr schaut ihn auf zu Gott und euer DJ auferlegt ist. Party People mit Vollgas in den Haaren. Weil ohne Beats von Hard ist meist das Leben viel zu fade. Party People, zeigt mir eure Disco Moves. Denn die Backen derbe wackeln zu den heißen Disco Grooves. Party People, ihr seid down in Bars und Clubs, wo die wilden Mädels tanzen. Aus den Boxen kommt der Druck. Es ist, als wärst du frisch verliebt. Wenn der Beat durch dein Körper zieht. Party People sind down mit Patrick Swayze. Nach ner Runde Dirty Dancing ist die ganze Meute crazy. Party People, schnell das Konto leer geplündert. Denn ohne Geld am Start fließt kein Alk in Partymünder. Party People, blanker Sex liegt in der Luft. Es ist Paarungszeit in der Funky Disco Gruft. Party People, Heiterkeit ist euer Name. Und auf dem Nachhauseweg grüßt ihr die Bullen mit der Fahne. Es ist, als wärst du frisch verliebt. Wenn der Beat durch dein Körper zieht. Willkommen zur Posa Nostra mit eurem Lieblings-Popstar. Albano mit dem Style hat die fetten dabei, denn direkt vom Bodensee kommt das Party-Zaun-Geschwader. Albano erotisiert selbst ab und Merkel tanzt Lambada. Und zwar nackt. Es ist Fakt, wenn die Fetten wieder posen, haut die Jungs aus den Socken und die Mädels aus den Hosen. Denn was ihr hört, was euch betört, ist fernab vom Kommerz. Hier kommen Männer mit Gefühl und wir schließen mit nem Scherz. Es ist, als wärst du frisch verliebt. Wie durch dein Körper zieht.